Und so also lautet die Geschichte, wie wir zu Wasser kamen. Und zwar nämlich gerade als die sengende Hitze einer gnadenlos unbarmherzigen Sonne und das Knirschen zwischen unseren schier erbärmlich panisch klappernden Zähnen unsere ausgedörrten Mäuler mit senkrecht aufkreischender Verzweiflung bestrich und uns, beinahe, hinweg über die Wanderdünen des Unerträglichen, sprich der indifferenten Wüste des Todes, Genevana, eine Fata Morgana, trieb. Da rief uns plötzlich meine Mutter rein, indem sie uns mitteilte, die Sandkastenzeit wäre nun wohl oder übel vorbei und wir sollten uns besser einen Schluck klaren Nasses gönnen, uns unserer dreckigen Klamotten entledigen und den Schatten der Wohnung Linderung und die notwendige Basis für eine Regeneration unserer Kräfte entziehen, statt draußen gleich räudigen Hunden unter Wogen schmutzigen Staubs zu krepieren. Ach, und weil unsere sonst durchaus relativ nennenswerten Widerstände gegen erwachsene Machtausübungen und Anweisungen jedweder Art mittlerweile fast vollkommen vertrocknet waren, gehorchten wir kaum murrend und stillten unseren Durst, brav und untertänig und gierig, am heimischen Busen. Beziehungsweise Herd.